Deutschlandfunk Kultur Tonart. Er war der legendärste aller Radio-DJs, John Peel, und das war sein Lieblingslied Teenage Kicks von den Undertones. Eine Zeile daraus befindet sich auf seinem Grabstein sogar. Seit Ende der 60er ging seine Stimme über den britischen Äther und verschwand auch viele, viele Jahrzehnte nicht mehr. Wurde mit etlichen Sendungen zur Legende, vor allem, weil er viele Bands zum ersten Mal gespielt hat und in seiner Sendung eingeladen hatte zu Sessions. The Fall, The Undertones, White Stripes, alle hatten ganz wichtigen Karriereschub von John Peel bekommen. Vor allem aber John Peel über Jahrzehnte eine unfassbare Plattensammlung angehäuft. Der Legende nach verging kaum eine Woche, wo er nicht mindestens 200 Platten irgendwie zugeschickt bekam. Und wenn man jemanden in England fragt, das ist die Mutter aller Plattensammlungen heute. Diese Sammlung umweht wirklich was Kultisches, was Legendäres. Und da würde ich einiges geben, mal einen Blick reinzuwerfen. Und die befindet sich auf einer Farm in der Grafschaft Suffolk. Da hat John Peel bis zum Ende seines Lebens gelebt. Die legendären Peel Acres, so nennt sich das. Und der Nachlass, der wird seit seinem Tod 2004 von seiner Familie verwaltet. Der Sohn von John Peel, Tom Ravenscroft, der ist selbst inzwischen arrivierter DJ auf dem Musiksender BBC Six Music. Und jetzt hat Tom Ravenscroft für eine Podcast-Reihe, die heißt auch Peel Acres, diese legendäre Plattensammlung seines Vaters geöffnet. Da trifft er sich jetzt regelmäßig mit bekannten Musikern. Sie durchstöbern die Plattenregale und natürlich plaudern über Musik und finden die eine oder andere Geschichte zwischen den Platten, denn nicht selten liegen da auch noch Briefe von irgendwelchen Bands beigelegt und von Fans, die über die Sendung sich äußern und Geschichten erzählen. Der erste Gast war Damon Albarn. Kann man online nachhören auf der Seite der BBC. Pop-Kulturarbeit könnte man das irgendwie auch nennen. Über Fluch und Segen eines so berühmten Vaters möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Tom Ravenscroft, hallo und herzlich willkommen. Hello, Tom. Hello, how are you? Good, good. Die große Sammlung Ihres Vaters hat Legendenstatus erreicht. Haben Sie eigentlich mal gezählt? Wissen Sie, was da bei Ihnen im Schuppen, im Keller steht? We've counted them in a kind of a rough fashion of sort of working out roughly how many records there are in a feet and then measuring it. So it's not exact, but it's about 150,000. Also es gibt eine grobe Schätzung, man hat sozusagen immer meterweise, oder in England ist es ja das Fuß, nach dem man misst, also fußweise gemessen, es sind wohl ungefähr 150,000. Und ich frage mich, für jemanden, der dieses Erbe antritt, ist das ein Last oder ein Segen? It is both of those things. It's wonderful having all that music. And such great music as well, but also it's a big thing to look after and also to kind of work out what the long-term plan is for something of that size and importance. Tom Ravenscroft sagt, es ist beides natürlich einmal ein Segen, weil in dieser Sammlung wunderbare, tolle Musik ist, aber damit ist natürlich auch eine hohe Verantwortung verbunden, weil auch noch nicht ganz klar ist, was man auf lange Sicht mit dieser großen Sammlung, mit diesem Erbe machen soll. Ja, diese Podcast-Reihe, über die können wir jetzt mal reden, Peel Acres, Sie treffen sich mit bekannten Musikern, durchstöbern die Plattensammlung Ihres Vaters. Vielleicht erstmal, was wollen Sie damit erreichen? Ist das auch so ein bisschen Bewahrung eines kulturellen Erbes, weil in den Platten ja auch wahnsinnig viele Geschichten von den Bands stecken? The thing is so many of those records, the obscure records, you know, they've been sent to him by people from all around the world and every record has a kind of a story, not just about who made it and whereabouts it came from in the world, but also like how it came to be in his collection. A lot of those records have been bought by people and sent to him with letters, or they've been made by the artists themselves and they've sent with letters. So it's not like a normal record collection in that they're just records you own. Every record in there has its own kind of sort of story about how it made it into that collection. So for me, it's a lot about just trying to get people from different sort of viewpoints of the music world to come and sort of help me sort of unearth those records and try and, I don't know, work out why they think that record's there or how it got there. So it's kind of trying to find the stories in the records, really, rather than just kind of listening to the music. Es geht vor allem um die Entdeckung von Geschichten, erzählt Tom Ravenscroft, weil das keine normale Plattensammlung ist. Die Platten sind zu John Peel gekommen über Musiker, die die Sachen teilweise nur in kleinen Auflagen gepresst haben, mit vielen, vielen Briefen versehen wurden oder teilweise wurden Sammlungen von Leuten an ihn geschickt, auch mit Briefen und Notizen versehen. Und jede Platte lässt eine kleine Geschichte ausgraben. Und darum geht es eher weniger darum, Musik anzuhören, sondern diese Geschichten zusammen mit seinen Gästen zu entdecken. Ich glaube, das ist insofern auch interessant, sich mit berühmten Leuten darüber zu unterhalten, weil man das ja selten erlebt, dass also bekannte Musiker mal eben nicht über ihr aktuelles Album oder ihren Ruhm reden, sondern plötzlich Fans sind und über ihr Fansein reden. Geht Ihnen das auch so? Yeah, I think this is why they, so many of them, the people that have agreed to do it, you know, people like Forte and people like that, are very busy and they don't tend to do things like this very often, but they are at their heart music fans and also record collectors themselves. For them, it's about coming along as somebody who wants to listen rather than that wants to kind of talk about themselves. So although we do talk about people's careers, it's very much just an opportunity for people to kind of nerd out a bit, really. Ja, aber die Karrieren und die Musik der betreffenden beteiligten Musiker wird natürlich auch gesprochen. Aber das ist einer der Gründe, warum viele zugestimmt haben. Musiker, die teilweise sehr, sehr beschäftigt sind. Aber ihnen geht es dann darum, dann auch mal den Musiknerd raushängen zu lassen und die Sammlung zu durchstöbern und Geschichten zu finden und von sich zu reden über ihre eigene Begeisterung für Musik. Warum war denn der Zeitpunkt jetzt, diesen Podcast zu starten und dieses Projekt zu starten, der richtige? Well, it came from as everything that anyone is doing at the moment. It came obviously from lockdown and being trapped at home. So the records have been there for a long time, but I was kind of in lockdown for 6 months at the house where the records are, and I've never really had the time to go look at them. I've never used them in my own radio shows ever in the kind of 10 years I've been on the radio. So it was the first time that I suddenly was in a house and I needed records for my own shows, but people weren't really releasing music during lockdown. It was as a result of that, really, I suddenly was like, why am I looking for records on the internet when I have 150,000 records here? And so it's basically that started the process. And then once I started looking, it occurred to me, you know, I could really do with some help on this. Ja, das hat natürlich mit dem Lockdown zu tun. Tom Ravenscroft erzählt, er war selbst 6 Monate zu Hause eingesperrt, wie so viele von uns. Und weil er selbst auch eine Radiosendung hat, seit 10 Jahren hat er niemals eine einzige Platte aus der Sammlung seines Vaters benutzen müssen, weil er selbst natürlich auch mit viel neuer Musik zu tun hat. Und da war er dann plötzlich zu Hause und hat überlegt, naja, so viel neue Musik kommt gar nicht raus, die ich in meiner eigenen Sendung verwenden kann. Was mache ich da? Warum dauernd im Internet gucken, wenn 150.000 Platten bei mir im Keller stehen? Und so ist die Idee entstanden, diesen Podcast zu starten und vor allem auch die Geschichten, die in den Platten stecken, in dieser Sammlung stecken, neu zu entdecken. Wie emotional ist denn das für Sie, jetzt die Platten des Vaters nochmal zu durchforsten? So eine legendäre, wahrscheinlich die wichtigste, legendärste Plattensammlung in England. It's been a bit emotional, but to be honest with you, it's been more—it's more kind of fascinating, really. I mean, the records have been there. I don't know. For me, it's not kind of an emotional in that sense. It's almost been a relief, to be honest. Is I think the way to put it. In that, for a long time, it's been there, and I've felt kind of guilty that it's not doing anything. And now we're kind of bringing it to life again. If anything, there's a slight, it's a relief in the fact that it once again is being listened to and kind of. Has purpose. We've kind of brought it back to life. Yeah, it's quite a sort of a joyous feeling. Er verbindet mit der Plattensammlung ein gutes Gefühl, ist eher eine Erleichterung, weil jetzt die Platten seines Vaters nicht einfach bloß rumstehen, sondern wieder einen Zweck haben, einen Zweck erfüllen, gehört werden, dass sie entdeckt werden. Und er hat sich die ganze Zeit eher ein bisschen schuldig gefühlt, dass die Sammlung da rumstand und nichts damit gemacht wurde. Und deshalb für ihn, sagt Tom, jetzt eine große Erleichterung. Vielleicht noch zum Schluss, nach welchen Kriterien suchen Sie denn die Gäste aus und wer wird vielleicht der Nächste? What have we got coming up? My main criteria, really, rather selfishly, is me just picking people who I like in the music world, really. People whose music I like or who I think have a sort of an interesting take on things. So a lot of it's kind of like young musicians who I think are making interesting records now rather than people that are sort of heritage famous people. So we're trying to kind of a mix of young and old people. I don't want it to be too nostalgic, you know. Coming up, we have Fortet is coming on. We have Nabia Iqbal. We have Nabia Garcia, the amazing jazz saxophonist. We also have Errol Olkin, Lucy, who's kind of aggressive electronic producer from Bristol. We have Adam Buxton, obviously the comedian, Colleen Cosmo Murphy, famous DJ from New York, from the Loft days, does shows on Worldwide FM. So it's a big kind of mix, a big mix of different people who all have a sort of different take on the record collection. Mm-hmm. Ja, Tom Ravenscroft sagt, ich nehme natürlich nur Leute, mit denen ich da sowieso schon immer mal durchgehen wollte, weil ihn das natürlich auch interessiert, wie verschiedene berühmte Musiker, was für einen Musikgeschmack die haben und so weiter. Es ging aber vor allem auch um eine gute Mischung zwischen jungen und alten Gästen. Die Show sollte oder dieser Podcast soll eben nicht ganz so nostalgisch klingen. Ein paar Leute hat er schon angesprochen, Fortet beispielsweise, die Saxophonistin Nabia Garcia wird zu hören sein und einige andere noch. Comedians sind noch dabei, also es wird eine bunte Mischung und wir können uns auf weitere Folgen dieser Podcast-Reihe freuen. Vielen herzlichen Dank, Tom Ravenscroft. Mit ihm habe ich gesprochen über den Podcast Peel Acres, der die Plattensammlung des legendären Radio-DJs John Peel erforscht und mit bekannten Musikern Musik anhört. Thank you so much, Tom. Danke. Thank you for the time. Thank you very much. Lovely to talk to you. Yes. Das Interview mit Tom Ravenscroft haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wie gesagt, Peel Acres gibt es auf der Seite der BBC zum Hören mit Damon Albarn. Erste Folge.